Test 7, Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text nur einmal. Was hat Biancas Schulklasse gemacht? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I aus. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Lies jetzt die Aufgaben 6 bis 10. Hallo Bianca, wie war deine Klassenfahrt? Meine Klassenfahrt zum Allgäu war super. Ich war jeden Tag ganz früh auf der Wiese und habe Blumen gepflückt. Und dann? Dann habe ich zusammen mit Anna Arbeiten im Haus gemacht, zum Beispiel den Tisch gedeckt. Jeder von uns hat täglich eine Hausarbeit übernommen, damit wir am Nachmittag alle gemeinsam etwas unternehmen konnten. Oh je, das hört sich anstrengend an. Was haben denn die anderen jeden Tag gemacht? Oliver hat den Tieren zu essen gebracht und Jörg hat jeden Tag frische Eier zum Frühstück gebracht. Das hat er nicht gern gemacht. Er wollte nämlich lieber mit dem Hund spielen. Aber dafür war keine Zeit. Und die Mädchen? Welche Arbeiten haben sie erledigt? Also, Susi hat die Betten gemacht, obwohl sie lieber kochen wollte. Das hat Silke übernommen. Und ich kann dir sagen, sie ist eine exzellente Köchin. Wie habt ihr die Abende verbracht? Am Kamin haben Karten gespielt, uns unterhalten, gesungen und Peter hat manchmal Akkordeon gespielt. Einen Fernseher gab es dort nicht. Ende von Teil 2.